Erster für den Chorleiter. Von David. Ein Lied. Zweiter, ich wartete lange auf Jahwe. Er hörte mich und kam zu mir. Dritter, er holte mich aus einer tiefen Grube und aus schmutzigem Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Felsen. Meine Schritte waren sicher. Vierter, er gab mir ein neues Lied. Es war ein Lob für unseren Gott. Viele Menschen sehen das. Sie haben Respekt und vertrauen Jahwe. Fünfter, glücklich ist der Mann, der Jahwe vertraut. Er geht nicht zu stolzen Leuten. Er geht nicht zu Leuten, die Lügen erzählen. Sechster, Jahwe, mein Gott, du hast viele Wunder getan. Du hast viele gute Pläne für uns. Niemand ist wie du. Ich kann nicht alle erzählen. Es sind zu viele. Siebter, du willst keine Tieropfer oder Speiseopfer. Du hast mir Ohren gegeben, um zu hören. Du willst keine Brandopfer oder Opfer für Sünden. Achter, dann sagte ich, ich komme. In der Schriftrolle steht, was ich tun soll. Neunter, mein Gott, ich tue gerne, was du willst. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. Zehnter, ich erzähle vielen Menschen von deiner Güte. Ich habe es immer gesagt. Jahwe, du weißt das. Elfte. Ich habe deine Güte nicht in meinem Herzen versteckt. Ich sprach über deine Treue und deine Hilfe. Ich habe deine Liebe und Treue vielen Menschen gezeigt. Zwölfter, Jahwe, du wirst immer Mitleid mit mir haben. Deine Liebe und Treue werden mich immer schützen. Dreizehnter, viele Sorgen sind um mich herum. Meine Fehler sind zu viele. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie sind mehr als die Haare auf meinem Kopf. Ich habe keine Kraft mehr. Vierzehnter, Jahwe, bitte rette mich. Jahwe, hilf mir schnell. Fünfzehnter, die Leute, die mich töten wollen, sollen sich schämen. Sie sollen enttäuscht sein. Die Leute, die mir Böses wünschen, sollen weglaufen und sich schämen. Sechzehnter, die Leute, die über mich lachen, sollen sich sehr schämen. Siebzehnter, alle, die dich suchen, sollen sich freuen und jubeln. Sie sollen immer sagen, Jahwe ist groß. Sie wollen deine Hilfe. Achtzehnter, ich bin arm und schwach. Aber der Herr wird für mich sorgen. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, warte nicht.